Wir sind in Amsterdam, in der Marnixstraat, in dem alten düsteren Bau des Polizeipräsidiums, in einem großen grauen Raum der Mordkommission. Eines Tages war hier aus unerklärlichen Gründen ein komplettes Schlagzeug abgestellt worden. Keiner wusste von wem. Das ist Adjutant Hoepstra, ein Mann, der die Welt mit leichten Zweifeln akzeptiert. Um die 50 und verheiratet, wenn auch nicht glücklich. Zerknitterter Anzug aus bestem britischem Material, dunkelblau mit Nadelstreifen, silbergrauer Bürstenhaarschnitt. Ich bin nicht eitel. Vor langer Zeit hatte er als Drummer in der Schulband gespielt. Und als das Schlagzeug da plötzlich in seinem Zimmer stand, hatte er es angeschaut und sich geweigert zu ermitteln, wer der Eigentümer sein könnte. Nach einigem Üben hatte er zu seiner alten Form zurückgefunden. Und das ist Brigadier de Chier, der mit dem Adjutanten das Zimmer teilt und ihn gern auf der Querflöte begleitet, die ebenfalls aus seiner Schulzeit stammt. Nur so zum Spaß. Zehn Jahre jünger und Junggeselle, den tadellosen blauen Jeansanzug von einem illegal eingewanderten Türken maßgeschneidert, den Seidenschal locker ins offene Hemd gesteckt und den breiten Schnurrbart sorgsam nach oben gebürstet. Ein hübscher Mann, wie die Frauen sagen. Wann immer die Gelegenheit sich bot, improvisierten sie gemeinsam. Ganz leise natürlich, denn leises Spielen ist die wahre Kunst. Zwei ganz gewöhnliche Männer in einem großen grauen Zimmer in der Marnixstraat in Amsterdam. Denn Amsterdam ist eine freundliche Stadt. In Amsterdam passiert nie was. Ketchup, Karate und die Folgen. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jan-Willem van de Wetering. Bearbeitung und Regie Peter Michel-Ladiges. Erster Teil: Die Jagd nach der Leiche. Es war spät am Freitagabend und ungewöhnliche Sommerhitze hing noch unter einem sternklaren Himmel. Hast du auch schon mal bemerkt, dass in Amsterdam nie was passiert? Was hast du nur? Sei doch froh. Das Wochenende hat begonnen. De Chier fürchtete sich vor der Leere des bevorstehenden Wochenendes. Er konnte ja nicht nur auf seinem kleinen Balkon sitzen und seinen Topfpflanzen zusehen. Hast du schon Lust, nach Hause zu gehen? Mit Schaudern dachte Hoepstra an seine immer dicker und schwerhöriger werdende Frau, die die Nachmittage und Abende in der kleinen Wohnung vor einem überlauten Fernsehprogramm verbrachte. Wir sollten in einer kleinen Kneipe sitzen und unser erstes Glas bestellen. Dann gehen wir doch. Gut, gehen wir. Ich gebe dir ein Geneva aus. Sie überquerten die Marnixstraat, gingen die Westerstraat hinunter, genehmigten sich einen im Monumentje, schlenderten die Prinzengracht entlang und bogen in die Brauersgracht ein. Ein herrliches Fleckchen. Ich glaube, dies ist eine der besten Gegenden der Innenstadt. Auf der Brücke über die Kaisersgracht bewegte sich eine Menschenmenge. De Chier zeigte auf ein Café in der Nähe. Dessen Schild verkündete in gefälliger Schrift Belema. Ich bin seit Jahren nicht mehr bei Belema gewesen. Aber gerade da möchte ich jetzt nicht hin. Die Menschenmenge wuchs zusehends und begann die Uferstraße zu blockieren. Komm, gehen wir. Das hat nichts mit uns zu tun. Für Menschenmengen ist die uniformierte Polizei zuständig. Und die sind da. Ihr Wagen steht da hinten. Und dort ist ein Konstabel. Siehst du ihn? Es ist ein ausgezeichneter Konstabel. Er heißt Ketchup und ist von der hiesigen Revierwache. Ketchup? Der Konstabel hat den Ruf, ein bisschen gewalttätig zu sein. Sein Kollege ist vom gleichen Kaliber. Ein Kerl namens Karate. Vielleicht grob, aber in dieser Gegend ist das zu erwarten. Lass uns abhauen, solange wir es noch können. Nur eine halbe Minute. Ich bin gleich zurück. De Chier stellte sich neben den Konstabel mit dem Namen Ketchup. Guten Abend, Brigadier. Haben Sie über Funk meine Bitte um Verstärkung gehört? Schnelle Bedienung. Ich kenne Sie. Von dem Abend auf dem Schießstand, als Karate alle Preise gewann. Schön für ihn. Oh ja, Karate ist der geborene Sieger. Aber im Augenblick steckt er ein bisschen in Schwierigkeiten. Er liegt in der Gracht und versucht, einen ertrinkenden Mann zu retten. De Chier bahnte sich den Weg zur Brücke. Die blaue Uniform des schwimmenden Polizisten bot einen hübschen Gegensatz zur tiefgrünen Farbe des schleimigen Wassers der Gracht. Dann wurde der Konstabel unsichtbar, als er tauchte, um dem Angriff des ertrinkenden Mannes auszuweichen, der mit einer Krücke auf ihn eindrosch. Ist der Zivilist körperbehindert? Ja, Brigadier. Erkläre. Das meiste von seinem Bericht ging im Lärm der Menge unter. Wie hat das angefangen? Ketchup wiederholte seinen Bericht. Aha. Es reihte sich so zusammen. Ketchup und Karate hatten Befehl, einen Tumult zu untersuchen. Ein Händler mit Matjes und Zwiebeln hatte angerufen. Der Streifenwagen kam zu spät. Der Matjes-Stand war geschlossen. Die Constables hätten es begrüßt, etwas zu tun zu bekommen. Sie wurden angelockt von Geräuschen, die aus dem Café Belema kamen. Sie stürmten das Café. Karate wurde von einer Krücke getroffen, die ein Betrunkener schwang. Ihr fühltet euch also bedroht? Stimmt, Brigadier. Der ertrinkende Mann wiederholte seinen Angriff. Bitte, Brigadier, helfen Sie Karate. Dechir begann, sich auszuziehen. Chrebstra hielt ihm den Arm hin. Dufte. Oh. Die Mädchen schoben Chrebstra weg und bewunderten den sich ausziehenden Brigadier. Bisschen zu dünne Beine, was mir aber nichts ausmacht. Ja, ich mag auch die Augen und die Locken. Hübsch, nicht? Dechir stieg über das Geländer, zögerte und sprang. Schade, wirklich nichts Besonderes. Ich brauche Arbeit, um die Leere des bevorstehenden Wochenendes auszufüllen. Leere ist des Teufels Kopfkissen. Klatsch. Chrebstra kletterte auf einen Karren und bewunderte den Anblick. Aber er beobachtete lieber außerhalb des Bereichs in ruhigem Wasser zwei Gänse mit feurig-rotem Schnabel und glitzernden Augen. Melchior Hondeguta. Ein Künstler des Mittelalters, den Vögel inspiriert hatten. Eine alte Frau erkletterte den Karren neben Chrebstra, eine hässliche Gestalt, gekrönt von einem glänzenden Schädel, gesprenkelt mit Büscheln grauer, hängender Haare. Es ist schrecklich. Das ist mein Nachbar, Fritz Fortüne. Er tut keinem was. Es ist keine Sünde, betrunken zu sein. Ich bestell noch ein Bier und Fritz will's holen und fällt. Seine Krücke fliegt weg und zerteppert ein paar Gläser. Ich und die anderen, Javier, der Barmann, Titania, das Mädchen und Boris Belema, der Chef, ihm gehört auch der Frisiersalon auf der anderen Seite. Boris hilft immer, wo er kann. Gottes anderen Sohn nennen wir ihn, wissen Sie. Also, wir springen auf, um Fritz festzuhalten und der fällt wieder hin. Die Bullen stürzen rein, hauen mit Polizeiknüppeln auf uns ein. Fritz kommt hoch und trifft mit seiner Krücke einen von den Bullen mitten in die Fresse. Unglücklicher Zufall. Er meint das nicht so. Aber die Bullen wissen das nicht. Sie schleppen Fritz raus und werfen ihn in die Gracht. Ja, meine Frau. Alles wegen einem Irrtum. Weil Onkel Harry Angst hatte vor ein paar Tagen nichts. Er ruft die Polizei und geht nach Hause. Verkauft Heringe. Das ist in Ordnung, aber schwache Nerven, die hat Onkel Harry. Die Frau klapperte fröhlich mit den Zähnen. Armer Fritz, das hat er nicht verdient. Nicht nach all dem Ärger. Hiob hat er alles verloren. Hiob? Kommen Sie, Sie sind doch mein Jahrgang, lesen die Bibel. Hiob, der Mann auf dem Scheißhafen. Der Mann, der Geschwüre kriegte. Über Nacht arm und krank dazu. Ja, meine Frau. Hat mir der Fortuna auch alles verloren? Ja, gestern. Er kommt nach Hause, hat den ganzen Tag gearbeitet. Der arme Mann ist müde, ein guter Mensch. Öffnet die Tür und da ist nichts. Überhaupt nichts. Nichts. Dort drüben, sehen Sie das Hotel Oberon? Da, nebenan, altes Lagerhaus, aus dem Sie Mietwohnungen gemacht haben. Er wohnt ganz oben, ich direkt unter ihm. Fritz kommt nach Hause, öffnet die Tür und da ist nichts. Diebe? Eine Spur. Seine eigene Frau, Rea Fortüne, die blöde Zicke. Meine Frau Fortüne war nicht zu Hause. Nichts war im Hause. Er geht rein und da ist nichts. Bis auf gebohnerte Fußböden. Deshalb hat er die Krücke. Er rutschte aus und tat sich weh. Sie hat alles mitgenommen, bis auf das Telefon. Sogar der Hund ist weg. Ein Pudel, Babette. Babette kommt gestern am späten Abend zurück und Fritz lässt sie rein und heute Morgen ist der Hund wieder weg. Schrecklich. Und deshalb nehme ich Fritz mit in die Kneipe und alle geben ihm einen aus. Und gucken Sie sich das jetzt an. Chrebstra nickte. Fritz Fortunes Bewegungen wurden eingeengt durch die Strategie des Chias und Karates. Der Adjutant wandte den Blick ab und bewunderte wieder die Gänse. Er sah im Geiste seinen Bericht vor sich. Während die gesamte Haushaltseinrichtung ausgeräumt wurde. Meine Frau Fortune hat keine Nachricht hinterlassen? Nichts. Sie hinterlässt Leere. Niemand sah einen Möbelwagen? Keiner. Tagsüber herrscht ja dermaßen viel Betrieb. Chrebstra! Der Brigadier und Karate schoben Fortüne vorwärts. Krebstra stieg vom Karren und nahm den Verdächtigen in Empfang. Sie sind auch ein Bulle? Ja, meine Frau. Kümmern Sie sich um den armen Fritz. Das werden wir. Wir werden ihn aufholen. Blödmann. Liebe Adjutant. Krebstra nahm ihn beiseite. Ich sagte, du bist ein Blödmann. Ihr solltet keine Körperbehinderten in die Gracht schmeißen. Karate war ein bisschen nervös und ich auch. Wir wollten das schnell erledigen. Ja, das habt ihr aber nicht. Ich werde die Angelegenheit melden. Ich sage das, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Ja, Adjutant. Kümmert euch um den armen Fritz. Ja, Adjutant. Der Chir hatte sich wieder angezogen und Krebstra gab seine Informationen weiter. Das hört sich für mich nicht richtig an. Das hört sich überhaupt nicht richtig an. Aber die im Café können es uns vielleicht erklären. Und inzwischen einen einschenken. Der Chir beobachtete einen Radfahrer. Es war ein schlanker, behaarter Herr in einem dreiteiligen Sommeranzug und mit einem altmodischen Filzhut. Das Fahrrad war neu, aber ein verbogenes Pedal schlug gegen das Kettenschutzblech. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ein Mann wurde wütend, weil seine Frau ihn nervte. Er nahm eine Vase und schlug ihr auf den Kopf. Die Leiche fiel auf den Teppich und blutete. Der Mann rollte die Leiche in den Teppich, vergrub alles im Garten und sagte, meine Frau hat mich verlassen. Ich weiß nicht, wohin sie ist. Dieser Fall liegt anders. Jeder Fall liegt anders. Aber die Prinzipien sind oft identisch. Aus einem glänzenden Mercedes vor dem Oberon auf der anderen Seite der Gracht stieg ein dicker Mann aus. Krebstra und Dechir betraten die Bar. Wir haben geschlossen. Der Barmann trug einen Latz-Overall aus imitierter Seide und er hatte ein griechisches und göttliches, wenn auch nicht junges Profil. Polizei. Noch mehr von der Sorte, Bori. Getränke sind umsonst, meine Herren. Ich bin Bori Bilema. Mir gehört dieser Laden und mein Frisiersalon auf der anderen Seite des Wassers steht Ihnen zu Diensten. Falls Sie besser aussehen möchten als jetzt. Titania, frag meine Freunde, was Sie möchten. Eine junge Frau präsentierte sich hinter der Bar. Titania? Titania, zu Ihren Diensten. Nennen Sie mir bitte Ihre Wünsche. Krebstra verzog die Lippen. Nicht diese Art von Wunsch. Zwei Genevere, Frau. Am nächsten Morgen saß Krebstra Brigadier Jurians im zuständigen Polizeirevier von Ketchup und Karate gegenüber. Sie kannten sich schon von der Ausbildung her. Ja. Wo bleibt die Tradition der Polizei? Ja. Zwei von deinen Männern, gekleidet in die Uniform der Königin, haben der Truppe gestern Abend Schande gebracht. Ja. Möchtest du Kaffee, Adjutant? Krebstra stellte fest, dass der junge weibliche Constable gut gebaut war. Bitte, meine Liebe, ich habe nichts dagegen, wenn du dem Racheengel auch einen servierst. Schließlich ist er Kollege und hat einen höheren Dienstgrad und vermutlich hat man ihn geschickt und er kann nichts dafür. Das Mädchen kicherte. Wissend und geil. Sie kennt alles. Aber wie kann sie alles kennen? Sie ist zu jung. Ältere Männer amüsieren sie. Sie gefallen ihr außerdem. Sie hat einen Vaterkomplex. Ach ja. Sie ist von hinten so hübsch wie von vorn. Wie heißt sie? Asta. Asta, so. Und man hat mich nicht geschickt, das weißt du. Was ist passiert? Zwei von deinen Konstabeln, Ketchup und Karate, haben gestern Abend einen Körperbehinderten in die Kaisersgracht geworfen. Eine aufgebrachte Menschenmenge musste von 6 uniformierten Kollegen, meinem Brigadier und mir zurückgehalten werden. Mein Brigadier musste sogar schwimmen. Deine Konstabel haben die Unannehmlichkeit provoziert. Es gab keine Beschuldigung gegen den Behinderten. Vermutlich wird es jetzt eine geben. Falls ja, verlange ich von dir, dass du sie zurückziehst, dich bei dem Zivilisten entschuldigst und disziplinarische Maßnahmen gegen die Konstabel ergreifst. Gut. Aber es ist meine Schuld. Nicht nur bei diesem Vorfall, sondern bei allem. Ich gebe es freimütig zu, damit wir auf unseren verschiedenen Wegen weitermachen können. Weißt du, warum man mir die Schuld geben sollte? Krebstra rührte den Kaffee in dem Pappbecher um. Es hat mit meiner Geburt zu tun. Ich hätte zurückschlüpfen können, tat es aber nicht. In diesem schicksalhaften Augenblick wurde ich mit universeller Schuld beladen. Stimmt. Ich bin auch verantwortlich für das System, das neues Blut in die Polizei bringt. Kannst du mir noch folgen? Ich folge dir. Weißt du, wie das System funktioniert? Jetzt, meine ich. Krebstras Lächeln erstarrte. Nein, weil du und ich zur gleichen Zeit angefangen haben, ich aber bei der uniformierten Abteilung und damit der Basis näher bin. Früher war es eine harte Prüfung, aber eine ehrliche. Heute steht der Anwärter einem Psychologen mit dem akademischen Grad einer angesehenen Universität und einem starken, krankhaften Muskelzucken im Gesicht gegenüber. Er muss Fragen beantworten, die ihm der Psychologe von einem Formular vorliest, auf dem auch die richtigen Antworten stehen. Was für Fragen? Nach Hobbys beispielsweise. Hat der junge Mann Hobbys? Die Antwort sollte lauten Blumen züchten oder Puzzle zusammensetzen. Aber unser Bursche weiß das noch nicht und sagt in seiner Unwissenheit, dass er gern Leute verprügelt. Der Psychologe sagt, hihi, das werde ich nicht hinschreiben. Aber später werde ich festhalten, Sie hätten Sinn für Humor. Und das ist doch etwas, das heute bei der Polizei gebraucht wird. Die Polizei sollte stolz sein, Sie willkommen zu heißen. Dann stecken Sie ihn in Uniform und schicken ihn dir. Und was mache ich mit ihm? Ich bin froh, dass er kam. Und ich bin auch froh, dass du gekommen bist. Heute ist ein schlechter Tag und ich brauche einen Freund. Ich nehme also den jungen Kerl und schicke ihn auf Streife. Das tue ich. Meine verdorbene Seele sei verdammt. Ich weiß, er wird das Durcheinander verschlimmern, aber das macht nichts. Er geht raus. Schließlich muss ich noch dankbar sein. Der Bursche hätte der Fürsorge zur Last fallen können. An die Arbeit, sag ich, fange dir einen Körperbehinderten und lade den nutzlosen Hurensohn in der Kaiserskracht ab. Karate und Ketchup, sagst du. Wer sonst? Ich wusste es sofort. Asta, Liebling, schau mal nach, ob du die beiden finden kannst. Das Mädchen eilte hinaus und kam mit den beiden zurück. Morgen, Brigadier. Gleichfalls Ketchup und dir auch Karate. Wisst ihr, wer dieser Beamte ist? Adjutant Krebstra, Brigadier. Half uns gestern Abend, als wir einer feindseligen Menge gegenüberstanden und dabei waren, einen lästigen Verdächtigen festzunehmen. Amtshilfe für Kollegen. Die Aktion war erfolgreich. Ja, erfolgreich. Die Ader, die seine Stirn teilte, schwoll an. Stimmt es, dass ihr beide gestern Abend ins Café Belema gestürmt seid? Schlagstöcke bereit? Ja, Brigadier. Und dass ihr euch in dem erwähnten Etablissement einen Behinderten gegriffen habt, der sich mit Hilfe einer Krücke fortbewegt und ihn in die Gracht geworfen habt? Ja, Brigadier. Brigadier Jurians ergriff sorgsam je ein Ohr der beiden Konstabel und zog. Lauter. Ich werde das nicht mehr dulden. Die nächste blutende Person, die ihr in diese Wache führt, der nächste Verdächtige, der Schwierigkeiten hat mit dem Gehen, der nächste Zivilist, der nicht ganz gesund und glücklich aussieht, wisst ihr, was solch eine Festnahme für euch nach sich zieht? Die bedeutet die Versetzung in ein gewisses kleines Fischerdorf, dessen Name ich nicht nenne. Und wisst ihr, was diese gottesfürchtigen Fischer mit Konstabeln machen, die die Bedeutung des Wortes Verhältnismäßigkeit nicht gelernt haben? Wie die Beamte behandeln, die keine Ahnung von menschlichen Beziehungen haben? Wie die an Polizisten herangehen, die nicht dieses gegen jenes abwägen können? Die zermahlen sie zu Puppenscheiße! Gemahlene, gesiebte, feine Puppenscheiße! Brigadier Jurians ließ die beiden los. Habe ich euch wehgetan? Ja, Brigadier. Möchtet ihr euch kranken melden? Nein, Brigadier. Ihr könnt in die Kantine gehen. Das Bordell gegenüber hat Apfelpastete gebracht, weil wir seit 5 Jahren dort nicht eingegriffen haben. Madame hat sie mit ihren dicken Händen selbst gebacken. Ich möchte auch Pastete. Sei mein Gast. Und erzähl mir von einem hübschen Mord. Wenig später stach Krebstra mit einer Gabel in eine Apfelpastete. Ein Mord, sagst du. Aber ich kann auch nicht viel darüber sagen. Es ist nicht die richtige Art von Mord, weißt du? Gibt es eine richtige Art von Mord? Oh ja. Was stimmt bei diesem nicht? Keine Leiche. Krebstra erzählte die Geschichte von den verschwundenen Möbeln und verdrückte 3 Apfelpasteten. Nein. Hast du nichts Besseres zu tun? Du hast ein ganzes Wochenende vor dir und das Wetter ist zufällig schön. Geh angeln oder zähl Titten am Strand. Nein. Du hast irgendetwas falsch gemacht oder ziehst voreilige Schlüsse. Steckt dich hier da auch mit drin? Selbstverständlich. Ich erwarte zwar nicht, dass er sich nützlich macht, aber er kann Titania anschauen, während ich arbeite. Gehst du auch ins Café Belema? Klar doch. Und ich kenne Titania. Hast du sie zufällig mal von der Seite gesehen? Krebstra kratzte den letzten Krümel vom Teller. Die Bluse muss speziell entworfen worden sein. Und die haben die Flaschen auf ein hohes Regal gestellt, sodass sie immerzu nach oben langen muss. Wer die Armlöcher in die Bluse geschnitten hat, verdient einen Orden. Asta sieht besser aus. Woher weißt du? Ich habe dir erzählt, sie haben einen Vaterkomplex und ich sei der richtige Typ für sie. Selbstverständlich führe ich ein striktes Leben. Die Polizei sitzt in einem Glashaus, aber Druck ist Druck und es gibt Grenzen. Ist noch Apfelpastete da? Nein. Erzähl mir, was du getan hast, seit deine Theorie mit dir durchgegangen ist. Trier und ich waren gestern Abend bei Belema als Teil unserer vorläufigen Ermittlungen über den Aufenthalt von Rea Fortuna, der Frau des Verdächtigen, den wir in der Gracht gefunden haben. Ha. Sie wird vermisst, nicht wahr? Nein, sie ist nicht zu Hause. Wobei alle Haushaltswaren ausgeräumt waren. Na und? Du hast dennoch keinen Fall. Krebstra gestikulierte. Ich bin einfacher Brigadier und kann deinen Standpunkt nicht erkennen. Du hast eine höhere Position. Aber ich meine, dass du ernste Verdachtsgründe brauchst, das habe ich gelernt, als ich noch gelernt habe. Ja, aber wenn eine Frau verschwindet, plötzlich und ohne Nachricht zu hinterlassen, wobei alle Haushaltswaren ausgeräumt werden, dann habe ich ernste Verdachtsgründe. Nein. Ja, was heißt hier nein? Das ist kein guter Satz. Haushaltswaren sind Pfannen und Töpfe. Der ganze Hausrat. Danke. Siehst du, ich will dir ja helfen. Ich kenne auch den Verdächtigen. Weil du ihn bei dir eingesperrt hast? Nein, ich habe ihn heute Morgen freigelassen. So. Ich kenne ihn seit Jahren. Ich kenne alle hier. Die Gegend ist mir vertraut. Und ins Café Bilema gehe ich, wenn es mir zu schwer wird, die universelle Schuld zu tragen. Ja, aber wenn ich höre, dass eine Frau völlig von der Bildfläche verschwunden ist und der Mann dieser Dame benimmt sich auf höchst ungewöhnliche Weise... Gut, Mann tötet Ehefrau. Das ist mir in meiner Praxis auch schon passiert. Der Mann will zur Arbeit, zu einer schrecklichen täglichen Plackerei. Und unmittelbar bevor er aus der Wohnung geht, stößt ihm seine Frau verbal einen gezackten Dolch, ausgiebig in Gift getaucht, in den Rücken. Der Mann dreht sich um, greift sich den Weibsteufel und einen Hammer und mausetot. Der Mann lässt die Leiche fallen, ruft uns an und bleibt in seinem Sessel sitzen, bis meine Konstabel bei ihm sind. Ketchup und Karate selbstverständlich, sonst war zufällig keiner verfügbar. Sie übergaben sich, als sie zurückkamen. Ketchup musste mehrmals den Mackendoktor aufsuchen. Er brach immerzu in Tränen aus. Das ist auf einer Polizeiwache ein seltsames Verhalten, mit dem ich mich nicht abfinden kann. Du hast Fritz Fortuna also freigelassen. Ist irgendwie schade. Nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle lassen Verdächtige sich leicht vernehmen. Ja, schwächt ihre Verteidigung. Er sah nicht aus, als sei er gut in Form. Deshalb ließ ich ihn laufen, mildernde Umstände. Er hatte vom Arzt Beruhigungstabletten bekommen und die vertragen sich nicht mit Alkohol. Heute Morgen war er friedlich. Er sagte sogar, er fühle sich prächtig, wollte nicht einmal seine Krücke nehmen, hinkte nicht, als er ging. Ja, da haben wir es. Der Mann benimmt sich verdächtig. Erst humpelt er, dann läuft er wie ein Reh. Stimmt, als er ging, fehlt ihm nichts. Du kennst ihn von früher? Ihm gehört ein Lagerhaus unten an der Browers Gracht, wo er sein Geschäft hat. Er kaufte sich eine Etagenwohnung in dem Haus neben dem Oberon. Als er einziehen wollte, war dort ein Landstreicher eingebrochen. Fortuna kam deswegen zu mir. Ich konnte bedauerlicherweise nichts für ihn tun. Das Gesetz sagt, eine solche Handlung sei illegal, aber die Behörden, die uns beschäftigen, empfinden anders. Der Hofkommissaris befiehlt mir, nichts zu tun. Also flüstere ich mein Herr Fortuna, weil ich ihn bei Bilema getroffen habe, ins Ohr. Der Wirt sei als Gottes anderer Sohn bekannt. Und Bilema gibt ihm die Adresse einer gewissen kleinen Kneipe, in der sich ehemalige Preisboxer treffen. Das half. Weißt du, wer der Landstreicher war? Nein. Javier, der Barmann bei Bilema. Ein reizend aussehender Herr. Herr ist eine Untertreibung. Javier ist Adeliger, ein Graf mit dem blauesten Blut. Du machst Spaß. Ich spaße nicht. Javier Michel Dablin de Batalla. Sein Vater ging mit irgendwas unter und kam nicht wieder hoch. Javier war Amsterdamer Stadtstreicher von der schlimmsten Sorte, aber er zog aus der Wohnung aus. Und sucht dich auf. Und ich erkenne seinen guten Charakter und helfe ihm. Hilfst du Menschen? Gewiss, oft. Warum? Weil es die Aufgabe der Polizei ist. Und ich bei ihr arbeite. Ich verweise dich auf Paragraf 28 des Polizeigesetzes. Es ist die Pflicht der Polizei, jenen beizustehen, die der Hilfe bedürfen. Junge, Junge, du hast den mittleren Teil ausgelassen. Mit Hilfe meint das Gesetz, dass wir jenen helfen sollen, die gelitten haben, weil ein anderer ein Verbrechen verübt. Javier brauchte Hilfe. Schließlich hat sein Großvater Eingeborenendörfer in den Kolonien niedergebrannt. Und sein Vater machte Kohle, indem er Arbeitslosen während der Depression eine Beschäftigung gab. In der Vergangenheit vollbrachte gute Taten sind zu achten. Und wieder dachte ich zufällig an Bilema und ging zu ihm. Ich musste ihn sowieso aufsuchen. Borri Bilema ist selbstverständlich ein guter Mensch und Gott sein Vater. Aber er neigt dazu, seine guten Manieren zu vergessen, wenn er draußen auf einem Spaziergang ist. Und ist bekannt dafür, Leute, Männer wie Frauen, aus der Fassung zu bringen, indem er gewisse Anträge macht. Die Beanstandungen sind nie allzu ernst. Bilema. Ich hatte ein ernstes Wort mit Bilema. Ich bin immer glücklich, wenn die Teile zusammenpassen. Borri brauchte jemanden, der die Bar bedient. Das war vor 2 oder 3 Jahren. Javier hat den Job immer noch und kommt mit Borri aus, der mehr Zeit bekam, um sich um seinen Frisiersalon zu kümmern. Fortuna besuchte das Café regelmäßig. Seine Frau Rea auch. Möchtest du etwas über Rea wissen? Das Opfer? Gern. Ich weiß nicht viel über sie. Ich glaube, sie war mal beim Theater vor langer Zeit. Eine ruhige Frau, arrogant. Spricht, als hätte sie den Mund voll heißer Kartoffeln. Sie kommt aus Den Haag. Eine attraktive Frau? Nicht unattraktiv, so lala. Na, was wissen wir schon. Ob Javier Bilema dankbar ist? Vermutlich verflucht er ihn täglich in seiner engen Bude über der Bar. Und Javier hasst Fritz Fortuna und hat ein Verhältnis mit Rea, Bilema auch, Fortuna und Titania treiben es ebenfalls mit. Wer führt sich jetzt hier auf? Obwohl du recht hast, dass Javier nicht schwul ist, er sieht nur so aus. Persönlich mag ich sie alle, bis auf Rea. Sie kann fortbleiben, wenn es nach mir ginge. Die Menschen sind nicht gut, Jürgens. Wenn du das bis jetzt noch nicht herausgefunden hast, solltest du die Polizei verlassen. Ich verdächtige Fortuna, seine Frau ermordet zu haben. Vielleicht sollte er das, aber das ist Sache des Gerichts. Wenn ich nur wüsste, was er mit der Leiche gemacht hat. Krebstra bedankte sich und ging. De Gier wartete auf der Straße. Er sprach mit einem kleinen schwarzen Jungen. Der Junge rauchte eine Zigarette. Das wusste ich. Aber einen Augenblick lang habe ich es vergessen. Danke. Er ließ den Zigarettenstummel fallen und ging. Krebstra trat zu De Gier. Du hast da nicht etwa gepredigt, oder? Was wusste der Junge? Dass Rauchen schlecht für die Gesundheit ist? Adjutant, es ist mir gerade noch gelungen, den Jungen vor einem ankommenden Lastwagen wegzuziehen. Worauf ich sagte, weißt du nicht, dass du gucken sollst, ehe du die Straße überquerst? Er antwortete höflich. Netter kleiner Junge, selbst wenn er zufällig pechschwarz ist. Du diskriminierst. Ebenso wie dein Kollege da drinnen. Nur bezog der sich auf die Leute aus Den Haag. Es ist unmöglich, Leute aus Den Haag zu diskriminieren. Fahren wir irgendwo hin? Zum Präsidium. Ich habe den Kommissaris angerufen, er kommt extra, um uns anzuhören. Du hast ja recht. Wir leben in einer wundervollen Welt. Aber wir machen uns zu schaffen und merken es nicht. Sie fuhren also ins Präsidium und Krebstra erstattete dem Kommissaris Bericht. Was ist das für eine Geschichte von verschwundenen Haushaltsgegenständen? Befasst ihr euch jetzt mit einfachem Diebstahl? Wir wollten Sie nur mit dem äußeren Rahmen unseres Falles bekannt machen und um Ihren Rat und die Genehmigung bitten, weiterzumachen. Du hast vom Mord gesprochen, Krebstra. Ja, mein Herr. Erzähl die Geschichte nochmal. Krebstra erzählte. Hiob. Wie bitte? Die alte Frau, die bei mir auf dem Karren stand, nannte ihn so. Ein Vergleich, mein Herr. Aber Hiob kam fein dabei heraus. Er hatte die richtige Einstellung, passive Hartnäckigkeit. Krebstra machte ein ausdrucksloses Gesicht. Also gut, Adjutant. Setz deine Ermittlungen fort, wenn es dich glücklich macht. Abhauen ist legal, weißt du. Das ist ein Recht, das unsere demokratische Verfassung garantiert. Sie fuhren wieder zurück und besuchten Fritz Fortuna. Der Verdächtige lag auf einer Luftmatratze unter den offenen Fenstern des größten Zimmers seiner Wohnung. Hören Sie mal zu. So sehr sind Sie ja wirklich nicht erwünscht. Warum gehen Sie nicht? Fortuna trug noch dieselbe Kleidung. Einen Leinenanzug von guter Qualität, zerknittert und fleckig. Der Mann roch nach feuchter Fäulnis. Ist es wegen gestern Abend? Ich erinnere mich vage, dass ich mich mit Polizisten geschlagen habe. Ich bin Kriminalbeamter. So, tut mir leid. Wir sind auch nicht hier, um Sie an gestern Abend zu erinnern. Wir wollen nur wissen, wo Ihre Frau sich aufhält. Weggegangen. Wohin? Ist es nicht Sache der Kriminalpolizei, so etwas zu ermitteln? Ich habe es versucht, aber vergeblich. Ich habe mir sogar das Telefonbuch von meiner Nachbarin unten besorgt. Mefrau Kohlkopf-Tonto. Heißt sie so? Die Frau, die direkt hier drunter wohnt? Ja. Kohlkopf-Tonto. Wenn ich ihr einen Namen geben sollte, könnte ich gerne einen besseren finden. Von italienischer Herkunft und verheiratet mit einem Deutschen, der ist aber gestorben. Es gibt immer eine oberflächliche Erklärung. Übrigens, diese kleinen Konstabel sind gefährlich. Man sollte sie in Schranken halten. Das gleiche gilt für diesen blöden Brigadier Julians. Und ich nur daran denke, dass ich ihn seit Jahren irgendwie respektiere. Genau wie Tante Koba. Eine schwarze Seele unter einem achtbaren Äußeren. Tante Koba? Sie wohnt seit Jahrhunderten an der Kaisersgracht. Als Kind war ich oft bei ihr und Onkel Hendrik. Frau Thüne stand von seiner Luftmatratze auf. Er hinkte tatsächlich nicht mehr. Ich hätte nie gedacht, dass Rea so gründlich sein könnte. Sie hat sogar das Klopapier mitgenommen. Es ist jedoch so, dass diese Erfahrung zwei Seiten hat. Ohne Hindernis kann man weit sehen. Die Gedanken gingen mir im Kreis herum, über das Geschäft, über Geld und so weiter und so weiter. Sie verlegen Bücher, hörten wir. Richtig, das tue ich. Aber ich weiß nicht viel über die Qualität von dem, was ich verkaufe. Fortuna lächelte. Wenn ich überlege, dass jemand, es war ein Kollege, der an der nächsten Gracht wohnt, meinen Dreck kaufen wollte, er bot an, mich zu befreien und ich lehnte ab. Zum angemessenen Preis? Ein bisschen mehr. Ihre Frau wollte, dass Sie verkaufen? Ja. Und ich willigte nicht ein. Mein Kollege hatte mich zum Essen bei Belema eingeladen. Boris serviert gern Essen auf Bestellung. Er macht alles selbst. Javier und Titania verkleiden sich als Köche. Himmel, mein Kollege muss jeder Einzelheit der Party besprochen haben. Sie war als Falle gedacht, aber ich hatte noch nicht gelernt, wie man sich fangen lässt, um frei zu werden. Frei, ja, richtig frei. Sie schauten durch die Fenster nach draußen. Der silberne Mercedes mit dem deutschen Nummernschild kam vor der gestreiften Markise des Hotels Oberon rutschend zum Halt. Und der fette Deutsche knallte die Wagentür zu. Sie haben gerade heraus abgelehnt? Ich bat um Bedenkzeit. Ich tat so, als fände ich das alles sehr komisch. Wurde dann ärgerlich und ging nach Hause. Mit Ihrer Frau? Ja, und dann stritten wir uns. Sie wollte einen Wagen kaufen, ein Landhaus. Sie sagte, ich könne Bücher lesen. Ich sagte ihr, dass ich Bücher herstelle. Sie zerfetzte mich und machte mir klar, dass das andere Unternehmen meinen schon besser produzieren könne als ich. Hatte sie recht? Selbstverständlich. Sie würden jetzt verkaufen? Ja. Ich habe mir meine Erzeugnisse noch einmal angesehen. Socken aus Ziegenwolle, Pilze, die Halluzinationen hervorrufen, UFO-Weisheiten. Miner Hime kann alles haben. UFOs könnte es geben. Rhea hatte recht, aber aus den falschen Gründen. Sie wollte nur Reichtum. Sie ist eine törichte Frau. Sie wollen sie nicht wieder zurückhaben? Nein. Sind Sie böse auf sie? Nein. Fortüne gähnte. Oben vom Dach waren Vogelschreie und ein Geflatter zu hören. Möwen. Vor allem Krähen. Auf dem Dach sind immer Krähen. Aber jetzt machen sie mehr Krach als sonst. Schauen wir mal nach. Fortüne zeigte dich hier eine Luke. Komm rauf, Krebstra, ich hab was gefunden. Eine Leiche? Die Leiche lag auf der anderen Seite des Dachs. Sie hatte weder Augen noch Ohren und die Haut war arg zerrissen. Aber sie war noch als Rest eines kleinen Pudels zu erkennen. Babette, armes kleines Ding. Hat einen Schlag abgekriegt. Der Schädel ist gebrochen. Die Vögel haben das nicht getan. Fritz Fortüne bettete Babettes Kopf in seine Hände und weinte, als sie gingen. Krebstra und de Gier stützten sich auf das Geländer der Brücke, auf der alles begonnen hatte. Was für ein Mensch ist dieser Fritz Fortüne nun? Er könnte ein netter Kerl sein, aber ich halte ihn für einen Mörder. Die rotschnabeligen Gänse erschienen majestätisch. Der haarige Radfahrer tauchte auf und sein Pedal schlug immer noch gegen den Kettenschutz. Der glänzende Mercedes stand vor dem Oberon und der fette Deutsche stieg aus. Was für ein Mensch ist Fritz Fortüne? Was für ein Mensch bin ich? Ich bin, was ich tue, und ich tue, was ich bin. Wenn wir nur jemanden finden könnten, der Fortüne gut kennt. Ich könnte Belema fragen, oder den Mann, der im Nachthemd an der Bar arbeitet, oder Titania. Aber ich glaube, dass sie alle auswechselbare Teile der gleichen Sache sind und nicht auf meiner Seite stehen. Ich brauche einen Außenstehenden. Einen Verwandten vielleicht? Eine Tante oder einen Onkel? Beides. Tante Koba und Onkel Hendrik. Stimmt. Ich vergaß. Ich werde alt. Die Leute wohnen in der Kaiserskracht und dies ist die Kaiserskracht. Wir brauchen die Hausnummer. Da drüben ist eine Telefonzelle. Hoffen wir, dass er ein Onkel väterlicherseits ist und ebenfalls Fortüne heißt. Ein Bus voller japanischer Touristen, die über Lautsprecher belehrt wurden, fuhr langsam vorbei. Tante Koba und Onkel Hendrik waren stattliche Miniaturen und ihre Gesichter durch Alter und Entschlossenheit fein gemeißelt. Sie sahen gleich aus und trugen fast die gleiche Kleidung. Antike Eingeschlechtlichkeit. Hat Neffe Fritz etwas Unrechtes getan? Nein, Meneer Fortüne, nicht soweit wir wissen, aber wir suchen seine Frau, die anscheinend verschwunden ist. Der Inhalt des Hauses verschwand ebenfalls. Auch der Hund, der allerdings gefunden wurde. Er war jedoch tot. War der Kopf noch dran? Krebstra starrte. Tante Koba wiederholte ihre Frage. Ja, Mefrau. Aber der Schädel war gebrochen. Tante Koba nickte glücklich. Er taugte nicht viel. Der Hund. Neffe Fritz. Wenn Sie wüssten, was wir mit ihm erlebt haben. Onkel Hendrik entschuldigte sich und ging aus dem Zimmer. Rhea ist also auf und davon, wie? Das überrascht mich nicht. So eine nette Frau, dienstbar. Sogar unterwürfig und mit Fritz verheiratet, naja. Tja, meine Frau. Musste ja so kommen. Sein Vater war ein Fortüne und seine Mutter ebenfalls verrückt. Wenn sie mal zu verrückt wurde, kam das Kind hier zu uns. Der kleine Fritz wird eine Weile bei Koba sein. Was stellte Ihr Neffe denn alles an, meine Frau? Er machte das Bett nass, wollte keinen Blumenkohl essen, verbrauchte eine halbe Rolle Klopapier auf einmal. Er bohrte in der Nase, am liebsten beim Essen. Und was tat er sonst noch? Wissen Sie, was er mit seinem Teddybär gemacht hat? Nein, meine Frau. Der Teddybär hieß Brumm. War ein großer Bär, von guter Qualität und teuer. Eines Tages verschwand Brumm. Wissen Sie, wo Brumm gefunden wurde? Nein, meine Frau. Vergraben. In einem tiefen Loch im Garten vergraben. Und wissen Sie, was Fritz noch getan hat? Nein, meine Frau. Er hat Brumm geköpft. Als sie wieder unten auf der Straße waren, fing Krebstra an zu tanzen. Das Glück kommt zu denen, die nicht aufgeben. Und wer beharrlich ist, wird am Ende gewinnen. Interessant. Krebstra tanzte. Bitte, Krebstra. Der Bär Brumm wurde vergraben. Gewohnheitsmäßige Verhaltensmuster wiederholen sich. Trier stöhnte. Sie standen wieder vor dem Café Belema. Und jetzt? Amsterdam ist eine Stadt voller Löcher. Immerzu arbeiten sie am Straßenpflaster. Er hat sie in einem Loch in der Straße begraben. Überall Löcher. Ich muss die Leiche haben, Rinus. Keine Leiche, kein Fall. Die werden alles wieder aufreißen müssen. Sie betraten das Café und begrüßten ihre neuen Bekannten. Javier, Titania und Boris Belema. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ein Bier. De Gier ging im Raum umher. Arbeiten Sie heute? Ein bisschen. Wir haben eine Frage, eine einfache Frage. Wo ist Rea Fortuna? Wenn Sie die Frage zufriedenstellend beantworten, haben wir Feierabend. Sie ist fortgegangen. Ja, ja. Glauben Sie mir nicht? Ich glaube, sie ist fortgegangen. De Gier lehnte sich an die Bar und betrachtete das bestickte Hemd des Kaffeebesitzers. Er glaubte, das Foto des Mannes in den Polizeiakten finden zu können. Er schien sich zu erinnern, das Foto gesehen zu haben. Belästigen von Passantinnen oder so etwas. Rea Fortuna ist fortgegangen. Was schade ist. Oder ist es nicht schade? Was meinst du, Titania? Titania errötete. Sie werden rot. Wie gut Ihnen das steht. Nicht, bitte. Was für ein reizend verschlossenes Gesicht. Jedes Merkmal ist vollkommen. Titania ist verliebt in Fritz Fortuna. Es ist ein Drama, mit dem wir seit einiger Zeit leben. Fritz Fortuna weiß nicht, was in Titanias Herz los ist. Aber nun ist Rea fort und die Luft damit rein. Dem Himmel sei es gelobt und gedankt. Denn wir können ihr Elend nicht länger ertragen. Obwohl wir unsererseits... Titania brach in Tränen aus. Du Dreckiger! Sie rannte weg. Das war nicht klug von dir, Javier. Jetzt musst du für zwei arbeiten. Was ist so dreckig daran, mit Rea ins Bett zu gehen? Auch du hast es genossen. Haben Sie mit Frau Fortuna geschlafen? Krebstra hatte die Frage an Belema gerichtet. Hin und wieder. Hat Herr Fortuna das gewusst? Ich habe es ihm nicht gesagt. Abscheulich. Wieso? Sie wollte es ja. Sie war oft allein zu Hause. So schlimm ist das ja wohl nicht, oder? Die Zeiten sind freier, wissen Sie. Und die Polizei kriegt das nur langsam mit. Wir taten es, weil wir helfen wollten. Titania ist in Fortuna verliebt. Titania gehört zu uns und wir kämpfen auf ihrer Seite. Neue Tatsachen mischten sich störend in Krebstras Theorie und stifteten Verwirrung. Rea Fortuna ist verschwunden. Die Leiche finden. Rea Fortunas Abwesenheit blieb das Fundament, auf dem alle Theorien ruhen würden. Rea Fortuna ist nicht da. Wenn Rea Fortuna da wäre, würde ich nicht hier sein. Doch hier lächelte ihn entgegenkommend an. Ich muss die Leiche haben. Ohne die Leiche gibt es nichts als Ungewissheit. Nichts. Aufgerissener Nebel am frühen Morgen. Herrlich. Aber du kannst es nicht festhalten. Die Leiche ist in der Nähe. Unter Pflastersteinen. Wir müssen Fortuna verfolgen lassen. Ihn wird die Stelle anziehen, wo er seine Frau vergraben hat. Trier betrachtete durch das Fenster die Fläche der Brauersgracht, die sich in trübgelbem Licht des späten Nachmittags erstreckte. Nein. Ich tue es trotzdem. Das wirst du nicht. Belema stellte sich zu ihnen. Was machen wir jetzt? Krebstra betrachtete die Gäste an der Bar. Stellen Sie mich jemandem vor, der die Fortunas kennt. Jemand, der zuverlässig ist. Ja. Belema ging an die Bar und traf seine Auswahl. Meine Himmel, sehen Sie die beiden Männer dort? Es sind Polizeibeamte. Die möchten Sie kennenlernen. Meine Himmel begab sich zu Krebstra und Tachir und Krebstra stellte ihm seine Frage. Mein Herr, Ihre Frage fasziniert mich. Eine höchst interessante Frage. Wo ist Rea Fortuna, oder besser, ist Rea Fortuna noch da? Ich glaube, ich verstehe die Richtung Ihrer Argumentation und stimme ihr im Voraus zu. Vor allem, da ich Fortuna getroffen habe. Die Stimmung des Mannes ist eigentümlich, sieghaft nervös, wie mir schien. Doch hier schaute zum Fenster hinaus. Hime ärgerte den Brigadier. Der Ausblick, den das Fenster bot, ärgerte ihn ebenfalls. Er hatte den haarigen, eleganten Radfahrer schon einmal gesehen. Er hatte das Klappern der Pedale schon einmal gehört. Schade, dass Rebstra so wenig Intelligenz besitzt. Sieghaft nervös. Genau, mein Herr. Als sei ihm ein wichtiger Coup gelungen. Der Mann ist ein Arschloch. Warum trägt er eine Krawatte? Warum ist er so glücklich? Mynheer Hime faltete eine Zeitung zu einem dreieckigen Hut, wie es Kinder früher gemacht hatten. Tja, Adjutant, das Verschwinden von Rea Fortuna ist vom Zweifel umgeben. Javier brachte auf Rebstras Wunsch mehr Bier. Hime klopfte seine papierne Kopfbedeckung in Form. Vom Zweifel. Denn eben diese Rea Fortuna umarmte mich praktisch, als ich Fritz Fortuna vor einer Woche an diesem Tisch eine kühle Million für seinen zusammengetragenen Schund anbot. Gegen meine persönliche Neigung, obwohl die Dringlichkeit des Wunsches meiner Geschäftspartner, die Firma zu übernehmen, einen solchen Preis gerechtfertigt haben könnte. Javier brachte mehr Bier auf Himes Wunsch. Hime berührte mit der Hand Krebstras Knie. Wir hatten getrunken, meine Gäste und ich. Ich wollte Freude schenken. Hat man es mir gedankt? Nein. Fritz stolzierte hinaus. Rea traurig hinterher. De Gier stand auf und ging an die Bar. Wahre Liebe ist bewundernswert. Warum ist Titania in Fortuna verliebt? Weil Fortuna ein ernsthafter Mensch ist. Fritz Fortuna ist ein ernsthafter Mensch. Verlassen von seiner Frau. Ein stattlicher Mann, noch immer mit der Kraft seiner späten Jugend und einem reichlichen Einkommen gesegnet. Titania ist eine einsame und schöne Frau, die Wertschätzung und Zuverlässigkeit sucht. Wenn die beiden einander begegnen könnten, sei es auch nur für einen Moment, würde sich daraus gewiss immerwährende Freude ergeben. Hime verabschiedete sich und ging hinaus. Es hat mich gefreut, Mynheer Hime kennenzulernen. Er argumentiert in vernünftige Richtung und ist ein glaubwürdiger Mann. Ich werde Cardoso und die Baubehörde anrufen. Sie soll einen Schaufelbagger bereitstellen und zwar schnell. Bitte, Rebstra. Ich verstehe nicht so ganz, wovon Sie reden, aber Mynheer Hime ist kein zuverlässiger Mann. Nein? Der Direktor eines der bekanntesten Verlagshäuser in diesem Land? Tun Sie mir den Gefallen und schauen Sie bitte mal zum Fenster hinaus. Hime saß breitbeinig und mühsam das Gleichgewicht haltend auf dem Brückengeländer, den dreieckigen Papierhut auf seinem länglichen Schädel. Sein Geschlecht lag auf zwei Fingerspitzen. Ein dicker, schäumender Strahl sonnenbeschienener Flüssigkeit schoss himmelwärts und senkte sich dann im Bogen, um sich mit dem schimmernden Wasser der Gracht zu vereinigen. Nein, nein. Doch, als hättest du das nicht wissen können. Vergiss deine Einbildung und feiere mit uns. Kopf hoch, es ist alles in Ordnung. Belema erwachte aus einem tiefen Nachdenken. Es ist keineswegs alles in Ordnung. Aber wir können die Lage verbessern. Titania muss geholfen werden. Javier, hole sie und sag ihr, sie soll die neue Jacke und den Rock anziehen. Bei dieser Hitze? Willst du mich behindern oder mir helfen zu helfen? Ich möchte helfen, damit Titania glücklich wird. Dann geh und hol sie. Sie muss den langen Rock tragen. Ihre Knie müssen bedeckt sein. Und eine einfache schwarze Bluse. Sie muss ordentlich aussehen. Ordentlich? Ordentlich. Und lange Seidenstrümpfe. Keine Strumpfhose. Richtige Strümpfe mit richtigen Strumpfhaltern. Und kein Höschen. Ist das ordentlich? Was kümmert mich ordentlich? Wir befassen uns mit Fortunes Geisteszustand und mit Kontrast. Sie hörten, wie Javier die Treppe hinaufstürmte. Belema verschloss die Eingangstür. Als Titania hereinkam, schluchzte sie kläglich. Ich kann nichts dafür, dass ich mich verliebt habe und dass er mich nicht beachtet. Mich nicht beachten will, weil ich ein Straßenmädchen bin. Nicht weinen, Titania. Belema sagte ihr etwas ins Ohr. Heute ist ein großer Tag, Titania. Der Prinz kommt. Welcher Prinz? Prinz Fritz der Erste. Er liebt dich, aber er weiß es noch nicht, weil er deine wahre Gestalt nicht kennt. Du bist nicht, wofür du dich hältst. Du bist eine Prinzessin. Ja? Ja. Ich werde dich jetzt schminken und dich ein wenig verändern. Ein bisschen hier und ein bisschen da. Du wirst einen kleinen Unfall haben und der Prinz wird dabei sein, um dich zu retten. Nicht das Gesicht verziehen, Titania, sonst kann ich an deinem Mund nichts machen. Belema arbeitete weiter und setzte seinen Monolog fort. Du musst tragisch sein, Titania, und anständig, aber sinnlich. Schwachsinnig. Alle, ohne Ausnahme. Ruhe. Ich hab's geschafft, Titania. Jetzt können wir weitermachen. Du gehst nach draußen, wir auch, um auf dich aufzupassen. Javier wird Fritz anrufen, dass wir gleich schließen wollen, er aber noch für einen Augenblick reinkommen sollte. Fritz kommt herein. Javier serviert ihm irgendwas. Dann sagt Javier, der Tag sei lang gewesen und Fritz geht wieder. Und dann läufst du ihm in den Weg, Titania, und hast deinen Unfall. Das Mädchen lächelte. Sofort? Nein, nein, nein, bitte keine Eile. Er hat dich in dieser Aufmachung noch nie gesehen. Du sagst also, hallo Fritz, weich und nett, irgendwie höflich. Du berührst seinen Arm, wollen mal sehen. Ich bin Fritz, ich komme an dir vorbei. Sag's. Hallo, Fritz. Perfekt, halte meinen Arm, siehst du? Er kann sich nicht mehr befreien. Und jetzt, ein paar Schritte weiter, ragt ein Pflasterstein heraus. Du stolperst und fällst. Pass auf, Titania, jetzt wie es geht. Du musst ihn mit Sex packen. Das ist deine einzige Waffe. Du fällst also und ziehst dein Kleid hoch, ganz nach oben. Er schaut direkt in dich hinein, aber nur einen Augenblick lang. Dann ziehst du dein Kleid wieder nach unten. Kapiert? Versuchen wir es. Alles bereit? Titania stolperte und fiel. Kleid hoch, Kleid runter. Ich habe nichts gesehen. Zu schnell. Stimmt. Wir werden es noch einmal versuchen. So trieben sie es eine ganze Weile. Seid ihr verrückt? Mir langt's. Ich will nicht den ganzen Abend hinfallen. Und ich bin nicht gratis zu besichtigen, schon gar nicht da unten. Das wär's. Jetzt bist du in der richtigen Geistesverfassung. Gehen wir. Es war Samstagabend. Die üppige Sommerhitze hing unter einem sternklaren Himmel. Ein Paar kam Arm in Arm langsam näher. Die Frau sprach leise mit dem Mann. Sie stolperte und fiel. Der Rock glitt nach oben, die Grenzen des Anstands nicht beachtend. Richtig so. Ein Mann in dreiteiligem Sommeranzug und mit altmodischem teurem Filzhut radelte in Richtung Brücke. Ein Pedal seines Fahrrads klapperte gegen das Kettenschutzblech. Fritz Fortüne hob die gefallene Frau auf und erinnerte sich, dass ihre Schenkel weich und rosa waren und ein Versprechen enthielten. Als sie auf den Beinen war, kuschelte sie sich in seine Arme. Der Radfahrer war nahe. Krebstra und Achir hielten einander fest. Fritz' Mund kam Titanias näher. Der Radfahrer bremste und das Rad fiel um. Der Gegenstand, mit dem der Radfahrer zielte, war aus blauem Stahl. Oh! Achir sprang. Der Radfahrer flog seitwärts. Der Schuss ertönte. Der Hut des Radfahrers fiel herab. Seine Perücke, der Bart und Schnurrbart schoben sich auf eine Seite des Gesichts. Titania, plötzlich losgelassen von Fritz Fortüne, taumelte, stolperte und fiel. Ihr Rock fiel höher jetzt, übersetzte das Angedeutete ins Offensichtliche, bis er erneut in Ordnung gebracht wurde. Belema und Javier kamen heran. Fortüne, Titania, Javier und Belema starrten die Radfahrerin an. Hallo, wer? Frau Fortüne, ich nehme Sie fest unter dem Verdacht des wiederholt versuchten Mordes oder Totschlags an Ihrem Mann und der Misshandlung ihrer Hündin Babette, die zum Tode führte. Dachir kniete nieder und schaute Belema in die Augen. Sind Sie der andere Sohn Gottes? Es war gut gemeint. Das ist es gewöhnlich. Kommen Sie mit? Fragte Krebstra befehlend Rea Fortüne. Kommen Sie mit? Fragte Dachir freundlich Belema. Kommst du? Fragte Fortüne schüchtern Titania. Am Montagmorgen mussten sie dem Kommissaris Bericht erstatten. Ja, und das am freien Wochenende. Werde ich je verstehen, was zur Tätigkeit motiviert? Ich hatte ernste Verdachtsgründe, Minär. Rea Fortüne war mit ihrem Hund und dem Inhalt des Hauses verschwunden. Aber wie es scheint, wollte mir Frau Fortüne ihren Mann lediglich überzeugen, sein Geschäft zu verkaufen, indem sie die Umstände manipulierte. Ja, der Hund, der tatsächliche Tod des armen Pudels. Er lief über die Straße und wurde von einem Wagen überfahren. Und wie kam der Hund aufs Dach? Krebstra seufzte. Schlecht, Adjutant, schlecht. Liebe zu missbrauchen. Sie hatte das schließlich schon mal gemacht, indem sie weglief und dachte, Fritz werde sie vermissen. Krebstra brummte. Das also hat euch beide veranlasst, 2 Tage an einen so windigen Fall zu verschwenden. Ich habe die Verdächtige des illegalen Besitzes einer Schusswaffe beschuldigt. Gut, die Frau zog eine Waffe. Sie hat sie sogar abgefeuert. Hat sie auf das küssende Paar gezielt. Dazu hatte sie keine Zeit. Der Brigadier stieß sie von den Beinen. Aber der Schuss ging los, also hatte sie entsichert. Sie sagte, sie hätte über die Köpfe hinwegschießen wollen. Sie gesteht, eifersüchtig zu sein, aber sie habe keine mörderische Absicht gehabt. Ist sie ein guter Schütze? Nein. Sie hat noch nie mit einer Waffe geschossen, außer auf der Bühne, wo Platzpatronen verwendet werden. Sie hätte also irrtümlich jemand anderen erwischen können. Vielleicht war es also gut, dass ihr dort gewesen seid, um ein Unglück zu verhindern. Der Kommissaris putzte seine Brille. Und was hältst du von unserem liebenden Krebstra? Fritz Fortüne und Titania. Ja. Titania ist ein liebes Mädchen. Und in Bezug auf Minerva Fortüne habe ich mich geirrt. Ich glaube, er ist ein guter Mensch. Sie hat es zweifellos geschafft, ihn im richtigen Augenblick zu beeindrucken. In diesem Fall müsst ihr einen geeigneten Partner für Rea finden. Vielleicht sollte Belema seine Macht noch einmal ausüben. Wie wäre es, wenn Javier Michel de Blanc de Battaglia ihr an die Seite gegeben würde? Das Kapital, das Fritz Fortuny ihr überlassen wird, könnte ihr den Weg zu ihm erleichtern. Vielleicht könnten die beiden ein Luxusrestaurant eröffnen. Ja, mein Herr. Der Kommissaris rieb sich die Beine. Das Wetter ändert sich, meine Herren. Ich spüre es in den Knochen. Vielleicht sollten wir zur Abwechslung mal wieder richtige Arbeit verrichten. Kurz bevor ihr hereingekommen seid, erhielt ich einen Anruf. Eine gut gekleidete männliche Leiche wurde im Kofferraum eines gestohlenen Mercedes gefunden. Der Kommissaris riss ein Blatt aus seinem Notizbuch und gab es Kremstra. Eine Leiche. Das ist genau, was wir jetzt brauchen können. Sie hörten Ketchup, Karate und die Folgen. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jan Willem van de Wittering. Erster Teil, die Jagd nach der Leiche. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Hans-Peter Hallwachs, Kommissaris Wolfgang Büttner, Krebstra Charles Wirz, De Chier Matthias Ponier, Ketchup Edgar Hoppe, Karate Michael Thomas, Alte Frau Ingeborg Engelmann, Borri Belema Wolfgang Reichmann, Brigadier Jürians Friedrich W. Bautschulte, Fritz Fortuny Paul Albert Krumm und Monika Barth, Monika Hessenberg Weniger, Claudia Knupfer, Robert Rathke, Dorothee Reitze, Henny Schneider-Wenzel, Herbert Stass, Sascha Thiessen, Helmut Wöstmann und andere. Ton Roland Seiler, Schnitt Regine Schneider, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Bearbeitung und Regie Peter Michel-Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1984.